Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit. Der erste Edgewater Tennisclub hat auf seiner Anlage im Naherholungsgebiet Ölgrundteich seine Clubmeisterschaften ausgetragen. Bereits zum 16. Mal trafen sich die Edgewater Tennisfreunde zu diesem Wettstreit. Die Teilnehmer unterteilten sich in verschiedene Altersgruppen. Wer wollte, konnte auch sein Glück in der Doppelkonkurrenz versuchen. Bei mir steht jetzt Dietmar Handrow, der Vorsitzende des ersten Hettstedter Tennisclubs. Herr Handrow, der Verein hat 145 Mitglieder. Wie viele Teilnehmer haben sich denn dieses Jahr für die Clubmeisterschaften gemeldet? An den Meisterschaften haben 58 Mitglieder aktiv teilgenommen. Es wurden 98 Spiele durchgeführt im Einzel und im Doppel. Im Vergleich zum Vorjahr sind es mehr oder weniger Teilnehmer geworden? Wie bei den Mitgliedszahlen haben wir auch in den Teilnehmern bei unseren Meisterschaften eine konstante Teilnehmerzahl. Das zeigt uns als Vorstand, dass wir hier mit unserer Vereinsarbeit, insbesondere auch mit den Meisterschaften, richtig liegen. Hettstedt ist nicht die größte Stadt Sachsen-Anhalts. Wie kommt es dennoch zu dieser hohen Mitgliederzahl? Wir haben jetzt einen Vereinstrainer mit dem Andreas Kadler, haben weitere 3 C-Trainer aus dem eigenen Jugendbereich, die uns helfen bei der Jugendarbeit, und darauf sind wir doch ganz stolz. Nach einem langen Turnier über das ganze Wochenende hinweg stehen nun die Siegerinnen und Sieger fest. Diese wurden bei der Siegerehrung gekürt. Wir fangen an mit der Siegerehrung bei den Damen. Einzel, den 3. Platz belegte Astrid Gröne. 2. in der Damenkonkurrenz wurde Ramona Bettführ und den 1. Platz belegte, wie im vergangenen Jahr, damit erfolgreiche Titelverteidigung Hanne Handrow. So, wir kommen dann zur Herrenkonkurrenz. Platz 3, Stefan Bettführ. Den 2. Platz belegte Falk Eckert. Und die Revanche ist dieses Jahr gelungen, und damit Platz 1, Thomas Bahn. Yeah! Am Mikrofon habe ich jetzt den Clubmeister Thomas Bahn. Thomas, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Wie lange spielen Sie schon Tennis, dass Sie einen solchen Erfolg erreichen können? Ich möchte mich bedanken für das Kompliment und so. Und ich bin jetzt schon 20 Jahre beim Tennis dabei. Habe dieses Jahr Jubiläum und bin überglücklich, dieses Jahr das Tennisturnier gewonnen zu haben hier. Sie haben die ganze Zeit konzentriert gespielt. Gab es einen Moment, in dem Sie gedacht haben, dass Sie schon vorzeitig ausscheiden? Es gab im Halbfinale gegen Olli Batau, hatte ich extrem Probleme im 2. Satz. Er hat sehr druckvoll gespielt, lange Bälle, und zum Glück hatte ich das bessere Ende dann für mich. Haben Sie eine besondere Waffe ins Spiel, mit der Sie Ihre Gegner zur Verzweiflung bringen? Ja, meine Vorhand ist sehr druckvoll und sehr lang und extrem Powerspiel, Grundlinienspiel, sehr druckvoll, und ich ja eigentlich sehr kompletter Spieler und ja seit 20 Jahren dabei und bin froh, dass es heute geklappt hat hier. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhielten einen Pokal, eine Urkunde und ein paar Griffbänder. Das waren die Clubmeisterschaften für dieses Jahr. Hier auf der Anlage feiern die Mitglieder eine gelungene Meisterschaft, die allen viel Spaß bereitete. Mit diesen Eindrücken möchte ich mich verabschieden. Daniel Seelen, Radio HBW.